Hey, liebe Hörerinnen und Hörer vom Meisten Berlin Podcast. Heute gibt es etwas ganz Besonderes für euch. Wir haben nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei fantastische Köpfe in der Runde. Heute tauchen wir ein in die Welt der künstlichen Intelligenz, aber nicht auf die herkömmliche Weise. Okay, das ist vielleicht nicht ganz wahr, aber wir können doch träumen, oder? Also macht es euch bequem, lehnt euch zurück und lasst uns gemeinsam über KI, Berliner Geschichten und das, was die drei heute Abend für uns bereithalten, plaudern. Herzlich willkommen. Hier ist Folge 126 vom Meisten Berlin Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meisten Berlin Podcast. Heute zum Thema künstliche Intelligenz. Und hier ist der Mann, der Schach gegen seinen Kühlschrank spielt und sogar gewinnt. Hier ist René, hi. Ja, hallo auch von mir da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Heute zur 126. Ausgabe an diesem wunderschönen 29. November 2023. Ihr hört diese Folge natürlich erst am 2. Dezember. Oder später. 4. Dezember wurde mir gerade gesagt. Gut, aber nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, Brustmark. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallöchen, ihr zwei. Rucketigu, in den Topf kommst du. Oder so, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall dabei. Hallo. Hallo, Marc. Ja. Na? Jahresendspurt, würde ich sagen, oder? Ja, ich glaube, das ist jetzt die letzte Sendung vor Weihnachten. Nee, nicht ganz. Die vorletzte. Nein. Nicht ganz? Die vorletzte. Ja. Aber nur noch dreimal schlafen, sage ich euch, und dann tanzen wir wieder um den Christbaum. So sieht es nämlich aus. Wenn wir aus dem Fenster gucken. Dieses Jahr haben wenn man aus dem Fenster guckt, stellt man fest. Es ist dunkel. Dieses Jahr scheinen sich die Leute eher an den Totensonntag gehalten zu haben. Ja. Also bei uns in der Straße wird ganz gerne mal blinkenderweise das Fenster geschmückt, anlässlich des bevorstehenden christlichen Feiertags um die Weihnachtszeit rum. Und in den letzten Jahren haben die schon Wochen vorher irgendwie alles blinken lassen. Aber dieses Jahr etwas verhaltener. Seit Montag geht's hier los. Ja, hier ist noch recht dezent. Ich denke, zum Wochenende wird es dann mehr werden. Aber im Unterschied zum letzten Jahr sieht man jetzt auch wieder an vielen großen Centern ganz viel Beleuchtung. Ne? Das war letztes Jahr ja nicht so extrem wegen den Sparmaßnahmen. Aber dieses Jahr interessiert das keinen mehr. Energie ist reichlich vorhanden. So ist es. Und nicht nur Energie ist reichlich vorhanden, sondern auch dieses weiße Zeug, was von oben hinabgefallen ist. Mein Bruder sagte, er hätte echt die Nase voll, denn der Schnee in diesem Jahr, der wäre mal richtig toll. Zitat aus Frohes Fest von den Fantastischen Vier. Ah, da ging es um Kokainmissbrauch. Okay, ja, wir meinen natürlich den normalen, natürlichen Schnee, das weiße Pulver von oben. Und ich habe das Gefühl, der Winter dies Jahr, der Schneefall dies Jahr, ist schon mehr als die letzten 10 Jahre zusammen. Ja, überraschenderweise. Ne? Also ich war auch sehr entsetzt von heute auf gleich. Tiefster Winter. Geil. Vor allen Dingen Schnee noch vor dem Jahreswechsel. Ja. Normalerweise kommt der erste Schnee im Winter in Berlin immer erst nach dem Jahreswechsel. Ah, ich find's cool. Wart ihr Schlittenfahren? René, ich weiß, ihr wart Schlittenfahren. Nee, ich war bei dieser Schlittenfahrt, die du ansprichst, man ist so transparent durch Social Media. Nein, ich war bei dieser Schlittenfahrt nicht dabei gewesen. Ich habe gearbeitet. Für so. Und ganz ehrlich, so unkontrollierten Berg runterrauschen ist jetzt auch nicht eine meiner Leidenschaften. Ja, aber gehört dazu. Ich habe mich schon freiwillig für ein als Schneeball-Zielopfer zur Verfügung gestellt. Da kommt man mit Kindern nicht drum herum. Ich habe also Menschen glücklich gemacht. Oh. Marc, wie sieht's bei dir aus? Ich mache einen Bogen um das weiße Zeug. Ah ja. Ach so, du meinst den richtigen Schnee. Ja, da mache ich auch einen Bogen drum. Okay. Ja, René lässt sich gerade noch... Schnee ist schön anzusehen, so aus der Ferne, aber ich muss das nicht um mich haben. Ja. Das ist, also, es ist kalt, es ist nass, es ist bah. Ja, wobei ich finde es wirklich schön, weil es ist nicht so grau draußen, es ist ein bisschen heller und das ist doch sehr angenehm, finde ich. Als wenn jetzt nur dunkel, grau, Herbst und winterlich irgendwie kalt. Schnee ist schon mal schön. Was hast du denn gegen Dunkelgrau? Ist doch eine tolle Farbe. Ja. Vor allen Dingen als Metallic. Ein Hoch auf den Erfinder des Dunkelgraus. Genau, guter Mann. Wo ist er? Ja. Ja. Aber wir werden eine Weile was davon haben. Ich finde, es passt gerade ganz gut zur Jahreszeit. Von daher keine Complainments von meiner Seite zu dem Thema. Wer redet noch von Erderwärmung? Richtig. Ja. Das Einzige, ich habe festgestellt, die Klimakleber legen wieder los. Ich würde sagen, das ist auch genau die richtige Jahreszeit, wo man sich mal ein bisschen beim Entkleben oder vom Entfernen der Klimakleber von irgendwelchen Bodenflächen ein bisschen Zeit lassen kann. Nicht so schnell bewegen bei der Jahreszeit. Ganz entspannt. Ja. Keine wertvollen Kalorien verbrennen. So ist es. Genau. Ich bin voll irritiert und auch für euch, liebe Zuhörer, René hat nämlich hier so eine virtuelle Brille auf, die irritiert. Ich muss da immer hingucken, das ist wie so ein Unfall. Das ist. Nee, KI macht's möglich. Ja, denn. Also, das ist die Frage. Ja, das ist die Frage. Klär mal gleich. Bevor wir zum Hauptthema kommen, lasst uns doch einfach mal die letzten Wochen Revue passieren. Ich würde gleich mal den Anfang machen. Ganz kurz. Eine kurze Sekunde und mal lauschen. Ihr Bauern, das ist natürlich, das ist Eisbärenstimmung. Eisbären Berlin passt ja zum Wetter. Ich war wieder gewesen und ich hatte ja letztens berichtet, dass ich in der Fankurve gestanden habe. Jetzt bin ich wieder zu den normalen Zuständen übergegangen, ganz entspannt auf dem Rang. Es läuft gerade nicht so gut, muss man ganz ehrlich sagen. Die Tabellenspitze ist zwar noch in greifbar oder ist. Nee, warte mal, die ist, glaube ich, von Geschichte. Ist immer wieder gut anzugucken. Ich kann es immer noch sehr empfehlen. Einfach mal zu den Eisbären. Eine Karte kostet 18 Euro, hat man einen schönen Sitzplatz und 2 Stunden Unterhaltung. Kann man sich wirklich mal geben. Ja. Weiterhin eine Empfehlung. Nur ein kleiner Tipp, ihr solltet im Moment nicht mit der U6 hinfahren. Ich weiß gar nicht, ob die U6 dahin fährt. Da hat irgendjemand ein USB-Kabel entwendet. Daher fährt die U6 gerade sehr nicht so zuverlässig. Homöopathisch dosiert, würde ich mal sagen. Genau. Na gut, also Platz 3 aktuell für die Eisbären, aber alles noch drin. Platz 1 in Reichweite, muss man nun mal eine kleine Serie starten. Unser kleiner Eisbären-Fan René hat berichtet. Ja. Mehr ist auch nicht passiert die letzten Wochen. Nee. Nee? Nee. Okay. Nee. Marc, hast du irgendwas Schönes erlebt? Was Positives? Nicht so wirklich. Die letzten 2 Wochen, die waren zwar sehr aufreibend, aber da ist leider nichts Positives zu berichten. Okay. Sie gingen also durch Mark und Knochen. Aber Marc, ich kann dir, um die aufmunternde Worte zuzuwerfen, nach jedem Tal kommt auch irgendwann wieder ein Berg. Ja, das stimmt natürlich. Genau. Ja, das stimmt. Deswegen wünschen wir dir hoffentlich baldigen Aufstieg. Ich bin guter Dinge. Ja, die positiven Impulse fürs Leben kommen auf jeden Fall wieder. Und da kann ich ja mal kurz abnehmen. Marc, wolltest du noch was sagen? Ja? Ja, genau. Und zwar nehme ich den Ball mal auf, den du gleich spielen möchtest, Stefan. Nämlich ich hatte in der Firma Weihnachtsfeier. So ist es. Und wir waren Bowling spielen dieses Jahr. Woher weißt du, was er sagen will? Künstliche Intelligenz, kann meine Gedanken lesen. Ihr seid natürlich miteinander verbunden. Das ist natürlich Intelligenz. Ja, René, während du noch an der Technik feiltest, anlässlich des bevorstehenden Aufzeichnungstermins, haben wir schon etwas miteinander geredet. Richtig. Ja. Naja, auf jeden Fall, wir waren Bowling spielen und wir waren in der Bowling World. Also das ist da an dem Mercedes-Benz-Platz, da wo auch dieses Kino ist, also schräg gegenüber von der Mercedes-Benz-Arena, da bei der Eastside Gallery, Warschauer Straße. Ja, da war ich doch schon. Auch. Da waren wir schon mal bei den Eisbären. Ja, du warst bei den Eisbären und ich war Bowling spielen. Und wo ist die Bowling war ganz toll. Da, wo die Music Hall genau ist? Genau neben dem Kino. Du gehst quasi, du gehst beim Kino rein und dann gibt es eine Rolltreppe, da fährst du in den ersten Stock und da ist dann der Zugang zu der Bowlingbahn. Das ist eine recht, recht große Anlage, sehr gepflegt. Finde ich auch. War sehr schön. Die haben für uns da auch ein Weihnachtsessen ausgerichtet. Und da muss ich leider sagen, sie waren sehr bemüht. Also es gab so ein Buffet, da konntest du dir dann eine Gänsekeule nehmen und ein paar Klöße und ein bisschen Soße und ein bisschen Rotkohl. Und das reicht für mich ja schon. Es gab dann auch ein paar Alternativen, hättest du auch ein paar Buletten und Kartoffelsalat haben können. Was war noch da? Da gab es da so vegetarische Bratlinge, die waren auch nicht schlecht. Aber das Einzige, was für mich die Sache wirklich sehr unangenehm gemacht hat, der Rotkohl schmeckte nach allem, aber nicht nach Rotkohl. Das war völlig langweilig, es war nahezu geschmackslos. Ich glaube, da ist wahnsinnig viel Lorbeeren drin gewesen oder sonst irgendwas, wonach es geschmeckt hat. Was hast du gesagt, Chlorbeeren? Nein, Lorbeeren. Und es war wirklich ganz, ganz furchtbar. So toll wie der Rest war. Aber das hat mir die Sache, das ganze Essen irgendwie komplett versaut. Schade, schade, schade, liebe Bowling World. Die Bowling World selber, wie gesagt, durchaus empfehlenswert. Finde ich auch. Ich fand's toll. War ich auch schon oft, ja. Aber das heißt, hast du gewonnen oder darf man das nicht sagen? Ja, doch, habe ich. Ja, das ist doch was Positives. Nee. Er darf es sagen, weil seine Kollegen hören den Podcast nicht und können ihm nicht widersprechen. doch, einige Kollegen hören den Podcast. Ah, dann und das dürfen gesagt, die auch keine gerne privaten Leute. Grüße natürlich an die Kollegen, selbstverständlich. Na? Du grüßt meine Kollegen. Ja. Das finde ich herzallerliebst. Dann grüße ich auch deine Kollegen. Das ist nett. Ja, die freuen sich darüber garantiert auch. Da weiß ich gar nicht, ob die den Podcast hören. Das muss ich noch etablieren, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, sorge dafür, dass sie ihn hören. Selbstverständlich, ja. Aber wir hören jetzt sicherlich irgendwelche Anekdoten von deinen Kollegen, weil du warst ja auf der Weihnachtsfeier. Richtig, ich war bei der Weihnachtsfeier und wir waren im Quatsch-Comedy-Club. Ui, ja, schön, Friedrichstraße. Richtig, genau neben dem Friedrichstadtpalast, wo ja der Marc neulich zu Gast war, bei einer Revue. Mhm. Ja, der Quatsch-Comedy-Club, man kennt es. Thomas Hermanns hat ihn berühmt gemacht in Deutschland. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, 4 Künstler über 2 Stunden, dazu ein Moderator, der auch ein Comedian ist, beste Unterhaltung und der Clou, davor noch eine Stunde vor dem Programm, Fondue essen, dazu Glühwein, jede Menge Getränke, Chips, Dessert, also was das Herz begehrt. Ne? Und wirklich ein schöner Abend, eine schöne Veranstaltung. Und wir hatten Top-Plätze mit super Sicht. Und kann ich nur jedem empfehlen, allein schon die Show, also selbst wenn man dort nichts isst. Wobei ich glaube, das gehörte immer mit dazu. Weiß nicht, ob einer von euch mal dabei war. Echt cool. Und ich kann kurz mal die Künstler raussuchen, falls ihr da Interesse habt. Will ich euch mal sagen, wer da war. Dann kann ich, wenn du suchst, hast ja, du schon? So schnell bin ich, ne? Der Moderator war Tobi Freudenthal. Und die Künstler waren nie gehört. Il-Jung Kim, Michael Schönen, Fee Brembeck und Thomas Nikolai. Ja, oh Gott, jetzt bin ich wieder hier in dem Chat und jetzt hat Marc auch so eine komische Brille auf. Marc hat eine Doppelhülle. Was soll ich machen? Also ich kenn die alle nicht, Stefan. Ich war gewesen, irgendwann möchte mein Ende der 90er und ich habe gesehen Möhre. Wie heißt sie mit richtigem Namen? Mirjam Bös, genau. Mirjam Bös habe ich damals. Nicht Mirjam, sondern Mirja. Ach so. Ah, okay. Ohne M hinten. Ja. Genau. Ey, ist schon krass, so lange gibt es den schon, ja. Den Quatsch Comedy Club. Ja, du bist alt. Immer noch. Ja. Es sieht aus wie der. Nee, ich bin positiv überrascht, dass sich Dinge manchmal sehr lange halten. Ist ja so ein kleiner Nebeneingang. Sieht ja aus wie der Bühneneingang vom Friedrichstadtpalast. Ja. Aber ist tatsächlich eine kleine Location mit Bühne, mit Hochrängen. Hast du unten oder oben gesessen? Habe ich jetzt gerade nicht richtig zugehört. Es war also nicht oben, sondern auf den normalen, aber die waren leicht erhöht. Aber am Rand, also genau. Quasi. Nicht in der Mitte. Du kannst ja auch in der Mitte am Tisch sitzen. Wir waren hinten am Tisch. Und dadurch hatten wir einen Blick über alle Zuschauer drüber weg. Das war ganz cool. Ja, ja, schön. Na, meine Weihnachtsfeier steht mir ja noch bevor. Für mich geht es ja ins ländliche Hannover. Oh. Und wir, soweit ich das weiß, ist als Location ein Italiener geplant. Aha. Und dann am Folgetag geht es ja wieder nach Hause. Dann hoffen wir mal, dass die Bahn nicht streikt, weil ich habe zusätzlich auch gerade noch gelesen, dass es da eine Großstörung gerade gibt Richtung Hannover. Hoffen wir, dass sie bis dahin behoben ist. Wir können ja jetzt schon mal ein bisschen üben. So ist es. Aber natürlich sind wir dann gespannt, was du in der nächsten Folge zu berichten hast über diese Weihnachtsfeier. Ich habe mal gehört, wenn man sich an eine Weihnachtsfeier erinnert, dann war es keine gute Weihnachtsfeier. Ha, genau. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit schon Geschichten erzählt. Also da sind Dinge passiert, die sehr ungewöhnlich sind. Nur als Stichwort, eine der letzten Weihnachtsfeiern endete mit einem Weihnachtsbaum in einem Hotel. Den wir nicht gut. mit aufs Zimmer nehmen durften. Das hat nicht. Das Hotelpersonal nicht zugelassen. Ich kann mich dunkel an diese Story erinnern. Ja. Mhm. Gut, lohnt sich mal in die alten Folgen reinzuhören. Ja. Welche Nummer das ist, das müsst ihr selber rausfinden, weil den Aufwand will ich Staffel jetzt nicht machen. Dafür sind wir einfach schon viel zu weit fortgeschritten mit über 120 Folgen. Meine Güte. Ja, 126 Folgen. Das ist irre. Ja. Und der Witz ist ja, das haben wir bisher ohne Intelligenz hinbekommen. Jetzt bräuchte man rein theoretisch ja gar keine, also das kannst du ja alles machen lassen. Du kannst dir die Texte schreiben lassen, du kannst dir den Content zusammensuchen lassen. Also wer heute noch selber denkt, ist selber schuld. Selber schuld, ja. Na gut, das ist jetzt ein bisschen salopp formuliert, ne? Aber ja, da sind wir ja schon beim Thema direkt. Wir haben euch ja angekündigt, wir reden heute über künstliche Intelligenz. KI oder AI, und René wird uns kurz nochmal sagen, wofür AI steht. Du meinst AI oder KI? Es war übrigens neulich bei Wer stiehlt mir die Show? Eine Frage bei den leichten fünf. Wofür steht die Abkürzung AI? KI. Also KI ist ja natürlich die deutsche Übersetzung für künstliche Intelligenz. Ja. Und dann haben wir das AI. Also augmented, das AI. Wie heißt augmented? Oh Gott, da kommt einfach nichts mehr. Artificial Intelligence. Ja. Genau. Ne? Augmented Intelligence wäre natürlich auch nicht schlecht, was das wohl ist. Richtig. Ja, wir sind mittendrin. Was der Hype lebt noch, ne? Also wir haben ja damals, als ChatGPT hochkam, das direkt aufgegriffen. Ich weiß, ein kompletter Witzbattle mit Witzen einer künstlichen Intelligenz. Mit langweiligen Witzen. Intro-Ansagen, geschrieben von einer künstlichen Intelligenz. Ja. Ich sag mal, der Wegbereiter in die Öffentlichkeit war ja an der Stelle und ist ja immer noch ChatGPT, aber es haben ganz, ganz, ganz, ganz viele Dienste nachgezogen. Und mittlerweile ist es unübersichtlich. Bevor wir zu denen kommen, würde ich sagen, machen wir einen kleinen Nachrichtenabriss. OpenAI ist die Firma, die dieses ChatGPT entwickelt hat. Und da ist ganz schön was los gewesen. Es war an einem Freitag. Und da wurde der Gründer und Chef der Janssen, der Sam Altman, wurde einfach rausgeworfen bei OpenAI, wurde richtig rausgedrängt. Dann gab es noch einen weiteren Gründer und der Präsident, der Jack Brockman, der ist dann auch gegangen. Hintergrund ist ein Machtkampf mit einem weiteren Mitbegründer, Ilya Sutskever. Der war auch Vorstandsmitglied bei OpenAI. Und dem wird nachgesagt, es gab wohl ein Problem zwischen ihm und dem Sam Altman bezüglich der Kommerzialisierung dieser ganzen Software. OpenAI ist ja eigentlich als eine gemeinnützige Organisation 2019, glaube ich, gegründet worden, oder was, 2017, nagelt mich nicht drauf fest. Und die Kommerzialisierung wurde eben von Altman und den Leuten um ihn herum so vorangetrieben. Und der andere Typ meinte eben, das würde alles zu schnell gehen. Und dann es würde einfach auf Kosten potenzieller Sicherheitsbedenken würde das so schnell vorangetrieben, die Kommerzialisierung. Und da war er dagegen und hat dann letzten Endes dafür gesorgt, dass Altman und Brockman dann eben gehen mussten. Es war an einem Sonntag. Zwei Tage später, Emmett Shear, ehemaliger CEO bei Twitch, übernimmt vorübergehend den CEO-Posten. Dann am Montag hieß es irgendwie, Sam Altman würde rübergehen zu Microsoft. Die haben bei Microsoft auch gleich gesagt, ach übrigens, wenn da noch andere Leute bei dir irgendwie die Firma verlassen wollen und dir hinterherkommen wollen, bringen sie alle mit, wir haben Platz für jeden Einzelnen, der da kommen möchte. Und das wird gleich noch interessant. Mittlerweile hat der Vorstand von OpenAI gemerkt, da läuft irgendwie ein bisschen was komisch, und die haben schon zu dem Zeitpunkt gesagt, also ja, gegebenenfalls würden wir irgendwie auch zurücktreten, aber soweit war es noch nicht. Wir sind jetzt beim Dienstag, Aufstand der Mitarbeiter. Man muss sich vorstellen, OpenAI, eine Firma mit 770 Mitarbeitern grob, und von denen haben 700 Mitarbeiter mit einer Kündigung gedroht. Ja, so nach dem Motto, gehen wir eben alle mit dem Altman rüber zu Microsoft, ja, dann können wir einfach da weitermachen. Zu dem Zeitpunkt haben auch die Investoren angefangen, Druck auf den Aufsichtsrat von OpenAI auszuüben. Zu den Investoren zum Beispiel Elon Musk mit $1 Milliarde, Microsoft selber, auch ein großer Investor von OpenAI mit über $10 Milliarden. Dann kommen wir zum Mittwoch und sind auch gleich durch mit der wilden Fahrt. Am Mittwoch hieß es irgendwie, eine neue Geschäftsführung wird eingesetzt und die hat dann die beiden wieder zurückgeholt. Es gab dann nämlich so ein bisschen hin und her, also ob es eine Möglichkeit gibt, irgendwie das wieder alles rückgängig zu machen, eben damit nicht die ganzen Mitarbeiter irgendwie die Firma da verlassen. Ja, also die beiden sind wieder zurück. Der Vorstand wird komplett neu zusammengestellt. Und ja, wie gesagt, an einem Freitag begann es und an einem Mittwoch wurde also wieder komplett zurückgerudert. Der Vorstand ist weg, der Machtkampf ist vorüber. Aber das hat die Nachrichtenwelt rund ums Thema AI ganz schön erschüttert. Und jetzt können wir gerne zu den Neuerscheinungen, zu den potenziellen Konkurrenten kommen. Ja, und also nun kennt ihr die wahre Geschichte. Genau, danke für den Abriss, weil ich habe es so detailliert mir nicht durchgelesen. Ich habe die Überschriften nur verfolgt. Und ja, das Ganze, was Marc erzählt hat, hätte man auch in einem Bild erklären können, den Microsoft-Aktienkurs. Ist schon traurig, dass so wichtige Dinge wie Fortschritt an Geld hängen, aber es ist nun mal so. Ja. Ich würde jetzt gar nicht auf die Dienste eingehen, sondern ich habe ja ein großes Problem gehabt. Für mich ist ja künstliche Intelligenz aktuell ein totales Buzzword, was so inflationär genutzt wird, dass mir als jemand, der der Softwareentwicklung nahe ist, dann schon oft die Frage hochkommt, ist das nicht alter Wein in neuen Schläuchen? Weil was ist denn künstliche Intelligenz? Also die Frage habe ich mir wirklich auch gestellt, weil als jemand, der Programme entwickelt, Applikationen entwickelt, die eine Business-Logik haben, die auch weit darüber hinausgeht, Zahlen zusammenzurechnen. Ne? Ich habe mir ein bisschen schwer getan damit, ob jetzt generell alles, was irgendwie komplexe Aufgaben erledigt, als künstliche Intelligenz bezeichnet wird. Weil, ganz ehrlich, vor über 15 Jahren steckte ich schon in einem Projekt, was die Sitzplatzauslastung der Vorjahre zur Berechnung der Sitzplatzpreise in einem Flugzeug für die nächsten Jahre gemacht hat. Und da könnte man ja sagen, oh, das ist auch eine Intelligenz. Aber Stefan, hast du vielleicht einen Hinweis, was die künstliche Intelligenz ausmacht oder sogar vielleicht von einer komplexen Logik unterscheidet? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Wikipedia fragen oder die KI selber fragen. Ja, also ich muss auch sagen, seitdem ich die KI-Tools nutze, schaue ich weniger bei Wikipedia nach, ganz ehrlich. Und ich habe gerade überlegt, unabhängig von unserem Programmieralltag, den wir 3 Jahre haben, habt ihr heute schon irgendwie mit KI zu tun gehabt? Jeden Tag. Ja, kann man das jeden heißen? Tag. Also außerhalb der Arbeit. Ja. Na, das kriegt man ja nicht mit. Ja. Ich habe hab mir jetzt Kopfhörer bestellt. Ja. Da steht drin, mit KI, wo ich mich frage, hä? Was? Buzzword. Was ist in diesem Kopfhörer los? Staubsauger mit KI. Der fährt dahin, so. Wo der Dreck ist. Und ich möchte ja nicht einfach eine Frage in den Raum stellen und die unbeantwortet lassen. Deswegen will ich euch vielleicht ein bisschen auf den Weg bringen und es ein bisschen anregen. Also, der große Unterschied zwischen einer KI und einem Algorithmus, sage ich mal, also zwischen einem komplexen, logischen Ablauf, ist, dass bei einem Algorithmus Regeln und Sätze fest definiert sind. Also, das wissen wir als Programmierer, wir machen if, then, else, also wenn das ist, dann das und so. Und das kann man so komplex schachteln mit Switches, mit Cases, mit, keine Ahnung, dynamischen Variablen, dass es dann ein relativ für den Menschen in der Komplexität nicht auf die Schnelle durchführbares Denkprozess ist. Das ist ein Algorithmus. Jetzt kommt der große Unterschied zur KI. Die KI, die hat keine fest definierten Regeln, sondern sie arbeitet mit Mustern und Annahmen, sogenannten neuronalen Netzwerken. Das ist eine super komplizierte Geschichte. Aber einfach gesagt ist es irgendwie damit zu vergleichen, du, und jetzt kommt dieses Maschinenlernen dazu, wo man gesagt wird, die KIs werden mit irgendwas antrainiert. Du gibst, nehmen wir mal das Beispiel Fotos, du gibst einer KI für Bilder von Obst und sagst, guck mal, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel, das ist ein Apfel. Dann hat die KI quasi ein neuronales Netzwerk, wo jedes Neuron auf eine Eigenschaft guckt. Das eine guckt Form an, das nächste guckt Farbe an, das nächste guckt vielleicht Umfeld an. Und anhand dieser ganzen Kriterien kannst du dann ein Bild geben und sagen, was ist da drauf? Und dann wird es sagen, das ist so rund, das ist grün, es hängt am Baum, das müsste ein Apfel sein. Ja. Es ist wahrscheinlich ein Apfel. Das muss man dazu sagen. Das ist genau der Punkt, das sagt die KI nämlich, wenn man sich mal, also ihr könnt euch ChatGPT nehmen und redet mit, fragt ihn, wie er funktioniert oder wie es funktioniert oder wie sie funktioniert. Es wird euch das erklären und ihr könnt auch sagen, erklärt es mir, als wäre ich 5 Jahre alt. Das macht die, also es ist, also wenn ihr euch dafür interessiert, sie erklärt sich selber. Also ich habe ihr gesagt, sie soll mir mal Zeile 10 aus ihrem Programmcode geben und hat sie gesagt, das werde ich natürlich nicht tun, weil das ein Geheimnis. Ja, also eine KI ist generell gesehen ein Programm, aber eigentlich nur ein Programm von vielen kleinen Beobachtern, die auf bestimmte Dinge geschult sind. Und bei ChatGPT, so hat es mir ChatGPT selber erklärt, ist es so, dass der auf Texte spezialisiert ist und der kann anhand von Texten, kann der Grammatik erlernen, er kann Art und Weisen, wie man spricht, erlernen, ne, ob man, also wenn wir sagen Berliner mal, dann weiß er, ah, okay, ich habe hier ein paar Texte in Berliner Slang gelesen und dadurch ist er halt in der Lage, Dinge, die ihm gelernt wurden, also große Texte, sich dort bestimmte Sachen, Muster rauszupicken und die dann wieder anzuwenden. Es geht um Muster und Wahrscheinlichkeiten. Genau, das wird immer so bleiben. Ich habe Stefan schon im Vorfeld erzählt, ich hatte heute auch diskutiert mit der KI, ich wollte ihr quasi, ich wollte von ihr wissen oder wollte ihr unterjubeln, dass Angela Merkel keine Frau ist und bin halt auf den Punkt gegangen, dass was die KI ja zugibt, sie hat diese Information aus irgendwelchen Texten, die ihr gegeben wurden und die KI weiß auch, dass das nicht alles 100% stimmen muss, aber auf die Diskussion, dass es sich bei Angela Merkel um einen Mann handelt, ließ sie sich gar nicht ein, weil sie genug Belege hat und so überzeugt davon ist, anhand der ganzen Fakten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Geschlechtsidentität von Angela Merkel etwas anderes als eine Frau ist, sehr unwahrscheinlich ist. Ja, und da sind wir nämlich auch bei einem wichtigen Punkt. Die KI ist in der Lage, also sie ist lernfähig, anpassungsfähig und autonom. Was ist mit dem Begriff Statistik in Bezug auf KI? Ja, spielt auch ein großes Thema, wird wahrscheinlich, ich meine, ich weiß jetzt nicht den Zusammenhang zwischen neuronalen Netzwerken und Statistik, aber ich denke, da wird es einen großen Zusammenhang geben, ja. Weil ein neuronales Netz, was ja ganz viele Informationen sammelt, entwickelt ja eine eigene Statistik und eine Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, es ist auch zu komplex, um das jetzt im Detail zu durchdringen, das Thema, aber ich habe eine interessante Information gefunden, und zwar ChatGPT hat 175 Millionen Parameter, die bei dem Lernen, also Machine Learning ist auch ein großes Wort in diesem Thema, 175 Millionen Parameter, auf die es achtet beim Erarbeiten oder beim Durcharbeiten oder beim Trainieren mit Texten. Ne? Mhm. Also blöd gesagt, was ich gerade gesagt habe, Grammatik ermitteln und sowas, das ist einer von 175 Millionen Parametern. Also das ist einfach unvorstellbar. Und jetzt ist wahrscheinlich auch ganz klar, warum der Stromverbrauch dieser KI so immens ist. Weil Rechenleistung, wissen wir, kostet Strom. Und ja. Ja, also das ist natürlich ein spannendes Thema, ne? Also klar, Strom, das hatten wir ja auch beim Thema Streaming. Das ist einfach die Serverstruktur, die du dafür brauchst. Die muss halt gewährleistet sein, ne? Und das kostet halt. Also so nachhaltig sagt man, vielleicht ist es nicht, aber hat natürlich alles Vor- und Nachteile, ne? Und ich glaube, die Vorteile überwiegen im Moment, was das angeht. Und ich kann ja mal ein Beispiel, ich hatte ja ein Beispiel rausgesucht hier, zum Beispiel das KI-Radio hatte ich ja mal sozusagen euch vorgestellt und das würde ich vielleicht kurz mal in ein, zwei Sätzen erwähnen. Da kann man ja mal gucken, ob das stimmt, was René gerade gesagt hat, diese Definition, wie man sich KI vorstellen kann. Letztendlich ist es ja auch nur Marketing, ne? Also von Big FM ist ja ein großes Radionetzwerk, Radiosender, gibt es einen Ableger, das heißt Big GPT. Und das ist halt ein Radio, was von KI gemacht ist. So wird es betitelt. Es gibt eine Moderatorin, die heißt Big Layla und das ist halt auch eine Computerstimme letztendlich. Und das Ganze funktioniert so, dass einfach aus Shazam, Spotify, TikTok, YouTube und alles, was es noch so an Streamingdiensten gibt, da werden einfach die Top-Listen beobachtet und daraus wird halt ein Radioprogramm erstellt. Also man hört dort ziemlich aktuelle Songs, ne, die angesagt sind. Und das Ganze läuft in einem Testbetrieb für 2 Stunden und wiederholt sich dann immer. Ne? Das ist sozusagen so ein KI-Radio. Aber wie viel KI da jetzt wirklich hintersteckt oder ob das einfach nur natürlich irgendwie programmiert ist, den Vergleich hast du ja auch gemacht, kann man halt nicht sagen. Da sind, glaube ich, schwimmende Grenzen. Ne? Also was ich glaube, was programmiert ist, ist tatsächlich die Engine, um das jetzt mal von diesem Thema neuronale Netzwerke, was eben ein bisschen kompliziert und komplex ist, wegzunehmen. Ja. Die Engine, die die Daten, die quasi durch die Daten trainiert wird und daraus Zusammenhänge erstellt und Wahrscheinlichkeiten und Muster erkennt. Mhm. Das ist das Programm. Und natürlich steht und fällt das dann alles auch mit der mit dem Umfang, wie diese Engine Parameter halt durchguckt. Und vielleicht nochmal zu dem Wort GPT, weil du hast gerade gesagt Big GPT und ich wunderte mich auch gerade, warum das GPT da drin ist, ob das einfach auch nur ein neues KI-Alternativ ist. Aber GPT steht ja für Generative Pre-Trained Transformer, ja, was also so viel heißt wie generativer, vortrainierter Umwandler. Das heißt, eine KI müsste demnach, nach meinem Verständnis, aus 2 Teilen bestehen. Dem, der lernt und der, der dann auf Anfragen hin das Gelernte in der Darreichungsform zurückbringt, zugreift, wie es meine Antwort, ja, wie es meine Frage erfordert. Hm. Ja. Ja. Ja, achso, und dann vielleicht kurz zu dem KI, KI-Kopfhörer, KI-Staubsauger. Da habe ich natürlich auch tiefergehend geguckt, wie sehr das Buzzword ist. Und bei KI-Kopfhörern ist es zum Beispiel so, man hat oft so ein AI-Noise-Canceling, also ein künstliches Intelligenz-Noise-Canceling. Da ist jetzt keine Intelligenz in dem Kopfhörer so wirklich drin, wie man es jetzt vermutet, die man irgendwas fragen kann. Das Ding ist, das Noise-Canceling wird mit Geräuschdaten trainiert, also da werden verschiedene Geräuscharten eingespielt und dem wird beigebracht, bei dem Geräusch reagier so, bei dem so und letztendlich ist es einfach nur ein Ding, was 1000 Störgeräusche kennengelernt hat und jetzt ähnliche Geräusche sofort erkennt und dann eben mit vorgefertigten Mustern wahrscheinlich in Form von Noise-Canceling reagiert. Also da denke ich, da ist das KI ein bisschen hoch aufgehangen. Ist einfach eine Programmierung. So könnte man sagen. Ja, es ist Teil der Produktentwicklung einfach. Ja. Also die KI steckt da nach meinem Gefühl hauptsächlich in der Produktentwicklung. Ja. Aber es verkauft sich natürlich besser, wenn da überall KI hinterher. Absolut. Es ist ein Marketingbegriff, ein angesagter. Genau. Und man hinterfragt es ja auch nicht. Ne? Jetzt hatten wir ja Black Friday oder Black Week oder was es alles gab. Habt ihr denn da zugeschlagen und seid ihr da genervt worden von diversen Bannern, Info-E-Mails und ja, natürlich. Seid ihr weich geworden? Das gehört ja dazu. Warte mal ganz kurz. Hat das mit KI noch zu tun? Kommen wir ja gleich zu. Ah ja, okay. Dann ja, also, ja, Marc, also du wurdest zugeballert. Ich freue mich da eigentlich jedes Jahr drauf. Das ist so ein bisschen, früher hatte man Sommerschlussverkauf, einen Winterschlussverkauf, das ist so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und jetzt gibt es eben diese Cyber Week oder Black Week. Es beginnt mit, mit dem Black Friday, dann das ganze Wochenende über und endet dann mit dem Cyber Monday, wenngleich viele Händler ja vorher und nachher immer noch viele Angebote irgendwie zur Verfügung stellen. Und nicht nur der Online-Handel, von dem das ja ursprünglich kommt, sondern die normalen Händler, der normale Einzelhandel ist auf den Zug aufgesprungen. Der stationäre Handel. Genau, der stationäre Handel. Ja, ich habe da dieses Jahr aber nicht zugeschlagen, weil wenn man schon alles hat und nichts mehr braucht. Uns geht's ja gut. Nee, also ich habe ein paar Sachen gekauft, aber es war halt Zufall zu der Zeit und war halt Black Friday und dann habe ich sie halt günstiger bekommen. Sagt man ja nicht nein, ne? Und auf Renés Frage zurückzukommen, entschuldige das Missverständnis. Das hat natürlich nichts mit KI zu tun. Auch eine beliebte Aussage der KI. Ja. Also ich bin ja bei dem ganzen KI-Thema immer noch an dem Punkt, dass es das Problem ist, dass es uns unheimlich schwer fällt, Anwendungsfälle zu finden. Ne? Also setz mal jemanden vor eine KI und sag so, hier ist das Tor zur Welt und jetzt du. Du sitzt davor und sagst dir, okay, scheiße, geil KI, was mache ich jetzt? Ich habe meiner Tochter zum Beispiel, die lernt gerade Koreanisch und der habe ich gesagt, nutz doch ChatGPT. Und dann sagte sie, ja, aber was soll ich denn da machen? Ich sage, na guck mal, du sagst ihm, dass du Sprachlevel XYZ gerade lernst und da, das ist alles ja kategorisiert in diesen Sprachlernbereichen, ne? Da gibt es ja, und da habe ich gesagt, dann sagst du, dass du gerade bei dem Thema bist und er soll dir dazu Fragen stellen. Ja, und das funktioniert hervorragend. Ne? Oder du kannst auch Dialoge führen. Also jetzt reden wir erstmal nur von geschriebenen Dialogen. Ne? Mhm. Geht natürlich auch mehr. Stefan hat ja am Anfang der Sendung, habt ihr es ja gehört, das war ja auch eine KI gewesen, die sehr gut kombiniert war mit Spracherkennung. Ja, und ich habe eigentlich nicht viel Oder Sprach, Sprachausgabe. Ja, genau. Sprachausgabe, genau. Und im Prinzip habe ich ihn, den ChatGPT, auch nur kurz trainiert, habe gesagt, hier, der Meister Berlin-Podcast, Marc, René, Stefan, mach mal eine peppige Begrüßung. Und dann kam dieser Text raus. No? Ja. Und nicht schlecht für den ersten Versuch. Ja, eben, ne? Und der hat mir gereicht. Das fand ich gut. Was man ja auch nicht vergessen darf, dieses Trainieren, also in Form von ChatGPT, wie wir es kennen, ist es halt so, du hast ja einzelne Chats und die sind halt geschlossen für sich. Ne? Das heißt, was du in dem einen Chat sagst und ihm beibringst, weiß er in dem anderen Chat nicht. Das ist ja auch noch wichtig zu wissen. Aber man muss ja auch sagen, das ist ja millionenfach weit weg von dem Trainieren, wie diese KI erstmal dazu kommt, so zu sein, wie sie ist. Absolut. Und das Coole ist, du kannst das ja jetzt weiterentwickeln. ChatGPT bietet das jetzt so sogar an. Du kannst in den Einstellungen Kontext geben und kannst sagen, hier, beantworte meine Fragen prinzipiell ganz, ganz kurz mit Anstrichen, keine Ahnung. Das kannst du dem schon vorneweg mitgeben. Das weist er dann über alle Chats. Ja. Und wenn ihr einen Zugang zu OpenAI habt, zu diesem Playground, da geht es noch sogar so weit, da hast du gar nicht diese klassische Chat-Oberfläche, sondern da kannst du dir Assistenten basteln, die du halt auch zu bestimmten, die du erst schulst so ein bisschen Kontext aufbaust. Aber wie gesagt, das ist nicht das Schulen, warum die überhaupt so sprechen, wie sie sprechen können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich nur ein kleiner Hasenschiss obendrauf. Aber allein damit ist ja schon eine Menge zu machen. Mhm. Und da wird ganz ehrlich, noch eine richtig, richtig große Menge an Dingen passieren. Ja, und inzwischen sind verschiedene Dienste entstanden, die alle natürlich irgendwie auch auf ChatGPT möglicherweise aufbauen. Ne? Also ich kenne ein gutes Tool, das nennt sich GPT for All. Das ist was, was du sozusagen unter Windows oder Mac installierst. Und da kannst du verschiedene GPTs dann auswählen und downloaden. Und da ist der Hintergrund, dass man unter Umständen ja auch will, das ist ja auch noch ein Pro oder Contra, dass man das möglicherweise auch offline nutzt. Ne? Dann braucht man natürlich gute Ressourcen in seinem Rechner, weil manchmal ist es ja so, dass man vielleicht auch gar keinen oder gar nicht will, dass diese Information nach außen geht, also übers Internet an so einen Dienst geschickt wird. Da gibt es dann halt auch Offline-Varianten, die sind natürlich in gewisser Weise eingeschränkt, aber auch sehr nützlich. Ansonsten hatten wir jetzt ja die Audio, also Text-to-Speech, ist ja auch eine KI. Unser Beispiel war halt die Google Text-to-Speech API. Text-to-Speech, da frage ich mich, wo ist denn da die Intelligenz? Also ein Wort umzuwandeln in einen Text hat ja erstmal mit künstlicher Intelligenz nicht so viel zu tun. Das gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja, das wäre wahrscheinlich der Fall, wenn man jetzt noch auswählen könnte, welcher Dialekt oder so, oder? Nimm mal, es gibt richtig gute Beispiele mittlerweile und zwar, da kann ich euch leider keinen Dienst nennen, weil die sind teilweise, es gibt die alle schon, aber die sind teilweise kostenpflichtig oder in den meisten Fällen kostenpflichtig. Es gibt Dienste, da sprichst du 10 Minuten Text ein, blöd gesagt, und jetzt, das ist dieser Lerneffekt, anhand der Texte merkt er, wie du Dinge aussprichst, wie endest du am Satz, ne, mit verschiedenen Beispielen, wie fängst du einen Satz an, wie ist dein Muster, und das ist, was ich vorhin meinte mit diesen Neuronen, doof gesagt, das sind diese Parameter, die monitort dass diese KI. Mhm. Und jetzt ist sie in der Lage, anhand dieser Merkmale selber Sachen wiederzugeben. Vielleicht achtet sie auch auf die Wortwahl, die du machst. Und es ist jetzt schon ohne Probleme möglich. Und ich folge auf Instagram so einem Typen tatsächlich auch, der macht seine Instagram-Stories nicht mehr selber. Der lässt die von einer KI machen. Wahrscheinlich schreibt er noch den Text, aber es ist seine Stimme, die spricht Sätze, die er nie im Leben gesagt hat, mit seiner Stimme, in seinem Duktus. Und da ist eben die KI nicht, dass er deine Stimme hat, sondern dass der in der Lage ist, die anhand von Vorlagen das zu imitieren. Genau. Und da kann man noch einen draufsetzen, ne? Weil genau dieses Thema wird ja auch von YouTube getestet, wenn du jetzt zum Beispiel irgendein Video machst, wo du halt irgendwas beschreibst in deiner Sprache, mit deiner Stimme, und dann soll die künstliche Intelligenz es zukünftig schaffen, du schaltest einfach auf eine andere Sprache um und dann wird das, was du sagst, in deiner Stimme einfach in der anderen Sprache gesagt. Und auch da ist die Magie hinter wieder das Lernen, das heißt, ja. Die künstliche Intelligenz wird mit Videos trainiert, wie bewegt sich der Mund bei bestimmten Worten. Mhm. Sie weiß, wie sieht dein Mund aus, also wir reden jetzt, wenn du schon so weit gegangen bist, gerade mit Lippensynchronität, was ja auch schon möglich ist. Und dann aus diesen Erkenntnissen, beim O geht der Mund so rund, der runde Mund sieht bei dem immer so aus, ja. Und bestimmte Worte erzeugen diese Form, wirklich ganz einfach gesprochen nur, ne? Das ist ja weitaus komplexer, aber damit ist er in der Lage, mit deinem Gesicht und Lippensynchron, dass du eine andere Sprache sprichst. Genau. Ohne Probleme. Ich sag dir ganz ehrlich, es wird nicht mehr lange dauern, da brauchen wir keine Synchronstudios mehr. Das wird die Streamingdienste freuen. Ja, es ist, wir merken es ja jetzt, ich bin ja auch im Agenturleben, wo viel mit visuellen Sachen ist, wo schon viel AI eingesetzt wird. Aber ganz ehrlich, du merkst noch, dass es künstliche Intelligenz ist. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass KI bestimmte Dienstleistungen ersetzen wird, weil du wirst immer sagen, ey, wir wollen es geiler haben, lass mal einen Menschen machen. Ich habe neulich eine Radiowerbung, ich wollte es mir unbedingt merken. Irgendeine Werbung habe ich gehört, wo ich dachte, das ist astrein eine AI, die da spricht. Du spürst es, der Mensch ist dann doch ein bisschen feinfühliger. Du merkst es, ob es künstlich ist. Man merkt es. Das ist so ein bisschen wie CGIs, also die Spezialeffekte im Film, die im Computer entstehen. Klar, so ein Film wie Marvel, hier Avengers, Endgame, sowas in der Richtung. Ja, das ist schon toll gemacht und man meint, das ist komplett fotorealistisch. Du kannst es also das sieht völlig natürlich aus. Aber das geschulte Auge, wie meines zum Beispiel, erkennt sofort, dass das nicht real ist. Ja. Spider-Man finde ich heute noch mega schlecht, wäre jetzt überzogen, weil es ist ja schon gute Arbeit, aber Spider-Man, seine Sprünge an der Wand oder irgendwo, tut mir leid. Ich spüre, nein, ich mag Spider-Man, ja. Ich bin, glaube ich, der größte Spider-Man-Fan, aber du spürst, dass das nicht echt ist. Aber es wird natürlich immer realistischer, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Das ist richtig und das ist auch sehr gefährlich. Ja. Der Enkeltrick, der geht jetzt auch mit lebenden Enkeln. Ja, und da sagst du schon was, ne? Letztendlich muss man oder darf man der KI nicht blind vertrauen. Das ist ja auch immer wichtig und steht mittlerweile bei jeder KI mit drin, dass man natürlich die Informationen gegenchecken sollte, ne? Und sich nicht drauf verlassen darf. Sollte man ja immer. Also ich denke, intelligent nutzt derjenige KI, auch im beruflichen Umfeld und im privaten sowieso, der sich quasi nur eine kleine Abkürzung nimmt und Sachen zuarbeiten lässt. Ne? Mhm. Also ich finde, dass KIs im Moment sehr gute Assistenten sind. Ja. Und das Blöde ist, dieses mit dem, was du sagst, mit dem Vertrauen, es ist leider so, dass man dann oft auch die Augen verschließt. Im beruflichen Umfeld hat das ja auch mit Kosten zu tun. Ich habe tatsächlich neulich ein Video gesehen, da hatte die Person, also das war eine Präsentation gewesen, eine Produktpräsentation, da hatte die Person 6 Finger. Echt? Ja. Naja, was das angeht, ist am 24. Dezember laut Google Bart die Silvesterparty am Brandenburger Tor. Ja. Lug und Trug. Wir werden belogen von der künstlichen Intelligenz. Genau. Belogen, das ist doch, das Münchhausen hat doch die KI programmiert. Ja, wir müssen jetzt eine künstliche Pause machen, weil wir sind intelligent. Und sind gleich wieder da, denn nutzen wir die Pause für einen Einspieler? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Der kommt noch von mir aktuell, aber vielleicht ja demnächst von einer... Von der KI. Also erzeugt mit einer KI, aber nicht von einer KI. Gesprochen durch von einer KI. Genau. Und ja. Es gibt gleich noch mehr KI-Krempel und vielleicht noch ganz viele geile andere Themen. Also unbedingt dranbleiben. Irgendwas ist auch immer. Der meiste Berlin-Podcast. Abonniert unseren Podcast bei Spotify oder Apple Podcast. Folgt uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. So, dann wisst ihr jetzt, was ihr machen müsst. Und geht natürlich gleich weiter mit KI. Ja. Und zwar wollte ich noch auf eine, du hattest ja gerade gesagt, man darf der KI nicht alles glauben. Und ich habe ein Beispiel, das hat jetzt nicht mit KI zu tun, aber es hat dieselbe Tragweite. Erinnert ihr euch, wir hatten das Thema, glaube ich, gehabt über den Airbus 737, Airbus 737, ich bin blöd. Ey. Boeing. Nee, Boeing 737 MAX. Das war eine niegelnagelneue Boeing und die ist in Folge mehrfach abgestürzt. Hintergrund war gewesen, ein Flugzeug besteht schon seit den 80er Jahren aus sehr intelligenten Systemen, die viele Daten ermitteln, anhand von Daten Entscheidungen treffen, wo man sagen könnte, es ist keine KI, weil sie lernt es nicht, sondern sie hat feste Regelsätze. Ihr seht, wie schwierig da die Unterscheidung zu machen ist. Und das Problem war gewesen, dass Sensoren Fehlinformationen gesendet haben, was dazu führte, dass das Flugzeug in ein Fehlverhalten übergegangen ist. Ganz konkret war es irgendwie, dass das Flugzeug die Information bekam, der Neigungswinkel stimmt nicht und dann selbst ausgeglichen hat und in den Sturzflug gegangen ist. Und der Pilot sitzt mit widersprüchlichen Informationen im Cockpit und hat bei 800 km/h auch keine Chance zu reagieren. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, was zeigt, wie gefährlich das ist, sich auf die KI zu stützen. Also da müssen wir die leider noch herabstufen. Das heißt aber auch, alle Assistenzsysteme am Auto, sind das richtig, auch schon KI-Systeme? Oder? Nee, ich glaube, das sind auch noch welche mit großer Logik. Ob die jetzt schon selber lernen? Gute Frage, ja. Aber auch da wissen wir, dass in Deutschland wird dem nicht vertraut. Deswegen darf ein Tesla nicht eigenständig fahren. Da muss immer ein Mensch am Steuer. Nur also auf Teststrecken. Ja, es ist ja auch nicht einfach, ne? Also, ja. Aber es funktioniert aber schon gut. Ja, Assistenz, du sagst es ja. Ich glaube, die KI gehört komplett in die Sparte Assistenz. Mhm. Ja, also wahrscheinlich ist es auch so, dass die Menschen mehr mit KI zu tun haben, als ihnen bewusst ist. Ne? Ja, ja. Das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin, und das ist das, wo ich ein bisschen noch grübel, wo ist jetzt da wirklich die Grenze und was wird uns als KI verkauft und was ist einfach nur ein Algorithmus? Vielleicht ist es ja auch wurscht, ob es KI oder Algorithmus ist. Vielleicht ist das eine halt Robotik und das andere ist Humanistik. Mhm. Habt ihr denn noch Beispiele aus allen möglichen Lebenslagen, wo KI natürlich einen extremen Vorteil bringen kann? Also ich habe ja ein paar überall notiert. Okay, dann versuchen, die Frage allgemein zu beantworten. Ich denke, KI wird überall da nützlich sein, wo es schafft, viel schneller Zusammenhänge herzustellen und Dinge auszuwerten, wo wir Menschen uns manchmal auch vom Gefühl leiten lassen und möglicherweise falsch liegen. Und jetzt du, Stefan. Also genau, die Schnelligkeit und die Komplexität, ne, wird natürlich bei KI, bringt da einen riesen Vorteil. Naja, ganz klar, ne? Also wenn man jetzt an die Medizin denkt, an die Herstellung von Medikamenten oder so an die Forschung, Diagnose von Krankheiten, da ist eine KI natürlich schon ein gutes Hilfsmittel, aber wie auch schon gesagt wurde, keine Ersetzung, ne? Also es ist nur ein Zusatz, eine Zusatzmöglichkeit. Habe zum Beispiel auch gelesen, dass die Genbearbeitung durch KI verbessert werden kann. Was ich auch ziemlich krass finde, ne? Also und halt in unserem Alltag hat man jetzt die Bahn oder auch die Berliner S-Bahn, die will jetzt ihre Verkehrssteuerung bei Störungen durch KI sozusagen verbessern. Die soll Entscheidungen treffen, je nachdem, wo welche Züge sind. Und das ist natürlich dann auch so gelernt halt, ne? Also das ist genau wieder, wie es erklärt wurde. Da muss die KI natürlich wissen, wie funktioniert das System und kann dann entsprechend helfen. Und das finde ich total spannend, ehrlich gesagt. Mir würde schon eine intelligente Ampelschaltung genügen. Da auch im Straßenverkehr. Grüne Welle, sage ich nur, ne? Ganz genau. Ja. Ja. Das ist nach wie vor gruselig. Ja, das Thema. Ich glaube, wenn wir werden viele technologische Fortschritte in verschiedenen Bereichen machen und so richtigen Mehrwert erzeugen, die dann, wenn wir anfangen, die zu kombinieren. Also nehmen wir mal ChatGPT-Beispiel, für jeden nachvollziehbar. Wir haben jetzt akzeptiert, da ist irgendwas, was Intelligenz reagieren kann und kommunizieren kann. Mhm. So, und jetzt nehmen wir mal ein paar andere Sachen noch mit ins Boot. Spracherkennung. Das heißt, ich spreche statt zu tippen. Wie geil. Das heißt, ich kann, und das mache ich übrigens heute schon, teilweise kommuniziere ich mit ChatGPT gesprochen, weil mein Rechner verfügt über die Funktion, in ein Textfeld einen Text einsprechen, statt einzutippen. Mhm. Das heißt, ich spreche, statt zu tippen. Dann ist das Ding ja in der Lage, relativ schnell das umzusetzen und gibt es mir als Text zurück. Und jetzt der Text-to-Speech, haben wir ja nun schon festgestellt, keine Raketenwissenschaft. Gibt es ja schon Jahrzehnte. Es gibt schon Jahrzehnte. So, und jetzt bringen wir mal alles unter einen Hut und jetzt gehen wir mal damit in ein Altenheim und sagen, guck mal Oma, hier hast du jemanden, mit dem kannst du dich unterhalten. Ja. Du redest mit dem, der versteht dich und der antwortet dir. Du brauchst keine Tastatur, du brauchst keinen Computer, du brauchst einfach nur dieses Ding, was irgendwie noch in Form gebracht werden muss. Alexa 2.0. Genau. Ja, ist ja auch schon ein gutes Beispiel. Also ich meine, wir sehen, es ist ja alles schon da, was wir brauchen. Aber es kommt darauf an, das jetzt kreativ miteinander in Verbindung zu bringen. Kombinieren. Und dazu muss damit rumgespielt werden. Ja. Aber trotzdem, ich denke, wichtig ist weiterhin, dass wir immer noch als Mensch als am Drücker bleiben. Und Gott sei Dank ist es ja auch so, dass wir nie die Verantwortung an Maschinen abgeben werden. Also es ist überall, auch in den Flugzeugen, was ich vorhin gesagt habe, diese Boeing-Geschichte, da ist es auch so, das Flugzeug meldet, hier stimmt was nicht und der Mensch kann immer noch eingreifen. In dem Fall ist es so, dass da die Reaktionszeit einfach nicht schnell genug ist. Aber auch das ist Standard im Flugzeug, schon bevor es Computer gab, dass der Captain, der hat immer das letzte Wort, wenn der Co-Pilot irgendwas sagt, dann sagt der Captain, nee, ist nicht so, wir machen das so. Und das, glaube ich, muss beibehalten werden. Der Mensch ist in absehbarer Zeit nach wie vor das Maß aller Dinge, weil er einfach definitiv über mehr Informationen verfügt. Ja, also wir haben eine entsprechende Erfahrung, wir haben eine Ausbildung und wir haben äußere Reize, die wir wahrnehmen. Jetzt um bei dem Flugzeugbeispiel zu sehen, ich gucke einfach aus dem Fenster und sehe, was los ist und mein Gleichgewichtsorgan sagt mir, oh, das ist jetzt aber hier ein bisschen komisch oder so, wenn ich eine Rechtskurve habe. Und deswegen sind wir noch in der Lage, solche Sachen wesentlich besser zu beurteilen. Wir haben als Mensch dieses Bauchgefühl und auch da, um nochmal ins Flugzeug zurückzugehen, es gibt ja starre Abläufe und Regelungen, wie im Flugzeug, wer was zu sagen hat. Es gibt aber auch die Regel, dass gegen diese starre Regel zu verstoßen ist, was eben genau dazu führen soll, dass ein Regelsatz möglicherweise Fehlurteilen unterlegen kann und das menschliche Bauchgefühl, das du ja manchmal gar nicht erklären kannst. Ne? Wenn du fragst, woher wusstest du das? Dann gehst du erstmal auf die Suche in dir, wie du jetzt eine bestimmte Sache rausfinden konntest oder richtig entscheiden konntest. Da sind wir dann rechnungsleistungstechnisch doch viel, viel schneller als ein Rechner. Du sprichst jetzt aber von Intuition. Ja, richtig. Bauchgefühl. Und Intuition? Ja, nee, ja, davon spreche ich überhaupt nicht. Das gehört ja, für mich in den Bereich der Esoterik. Nee, Intuition, Bauchgefühl, es hat immer irgendeinen Grund und es gibt genug Leute, die durch ein Bauchgefühl eine richtige Entscheidung fällen, aber gar nicht im Bewusstsein abrufbar haben, warum sie das entschieden haben. Okay, dann sagen wir also nicht, das ist, dann ist das Bauchgefühl also quasi eine unterbewusste Kombinatorik, genau, die in unserem Gehirn stattfindet. Es ist mir wichtig, an der Stelle präzise zu sein, damit auch die Hörer verstehen, worum es geht. Ich möchte nicht nur, dass die Hörer uns verstehen, sondern auch die KIs, die da draußen zuhören. Die ja diesen Podcast analysieren. Ja. Ich glaube, unsere meisten Zuhörer sind in Talent auf künstliche Art. Ja. Ja, aber weißt du, was ich viel geiler finde? Ich bin ja ein riesen Bot-Fan. Bot ist ja nicht nur was Negatives. Ist ein Bot eine KI? Nee, eben nicht. Und ich finde, dass die blöden Bots jetzt endlich mal eine intelligente Ablöse bekommen. Und ich freue mich schon auf den Krieg Bots gegen KIs. Der findet ja schon aktuell statt im Internet, im Bereich des Spams. Und das ist schon echt geil. Also, ja. Ja, da kann ich vielleicht kurz meine Anekdote von Google erzählen zum Thema Bot. Ich habe nämlich ein Google-Abo gekündigt und das war ganz einfach per Chatbot und das war super bequem. Der hat mir direkt gesagt, ich habe nur gesagt, ich möchte was kündigen und da hat er mir direkt vorgeschlagen, was ich kündigen kann und das war genau das Richtige und das war alles super. Auch da Thema Chatbot würde ich jetzt nicht unbedingt in der KI verorten. Genau. Da gibt es auch seit Jahren schon richtig geile Sachen. Also wenn ihr technisch interessiert seid und wirklich Lust habt und Bock habt und Feuer habt, euch hinter eine Tastatur zu klemmen und irgendwas Geiles zu machen, es gibt so viel freies Zeug da draußen. Ja. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wenn man jetzt kurz Tech Talk, wenn ihr JavaScript einigermaßen Renis versteht. Lieblingssprache. Es gibt da draußen so viele Bibliotheken, die kostenlos zur Verfügung stehen, die sowas wie Chatbot-Bau möglich machen, die sowas wie 3D möglich machen im Browser. Also es gibt da so unendlich viel. Ich frage mich auch manchmal, wo sind die ganzen jungen Leute hin, die das Feuer und die Leidenschaft haben, für uns alle einen Riesensprung nach vorne zu machen, weil wenn das Zeug nicht benutzt wird, dann wird da nichts Besseres draus. Und an der Stelle möchte ich ganz dicke Grüße an jemanden rausschicken, den ich unbewusst dazu motiviert habe, seinen Job zu wechseln und der jetzt tatsächlich seinen beruflichen Werdegang komplett mit einer 180-Grad-Kurve in eine andere Richtung gebracht hat. Der hat offenbar erkannt, was da alles möglich ist. Ja, cool. Also um es mit den Worten von einem unserer Zuhörer, Ben, zu sagen, wir leben gerade in einer sehr guten Zeit. Die Zeit ist günstig. Könnt ihr, also ich habe eine Vision, könnt ihr euch vorstellen, dass irgendwann ein Mensch geboren wird und sein Gehirn mit Informationen gefüttert wird, auf die er dann zugreifen kann? Ist ja im Prinzip genau das KI-Prinzip. Ist das vorstellbar? Ja. Oder ist es, wie sagt man das, nicht humanistisch, sondern ethisch? Ist es ethisch überhaupt vorstellbar? Falsch, jemanden mit Informationen zu versorgen. Klar. Also du hörst ja kein spontanes Nein. Ja. Weil ich glaube, der nächste Schritt wäre ja, Lerninhalte so personenindividuell aufzubereiten, dass sie halt bestmöglich konsumiert und verarbeitet werden können. Mhm. Ich glaube, da ist noch vieles machbar. Das ist aber nicht das, was Stefan meint, sondern es geht darum, direkt das Gehirn zu programmieren. Ja, er will sie indizieren. Ich bin jetzt noch den Neandertaler-Schritt davor, dass man das alles noch selber, das heißt, die Informationen werden erstmal aufbereitet, so dass sie für mich am besten sind und jetzt wird das verbessert. Ich höre es nicht mehr mit den Ohren und mit den Augen, sondern mir wird noch direkter in den Kopf rein. Ne? Also das ist ja, du kannst so einen Riesensprung machst du ja nicht einfach. Du sagst ja nicht, ich habe hier was entwickelt und jetzt sind wir Lichtjahre weiter, sondern das sind ja alles Mikro-Steps, die in eine Richtung führen. Forschung funktioniert so. Man forscht und forscht und forscht und forscht und kommt einen Meter weiter, noch einen Meter weiter, noch einen Meter weiter. Ja. Es ist ein langwieriger, aber unaufhaltsamer Prozess. Und ich möchte sagen, kein unmöglicher. Ich kann es mir vorstellen. Nicht in den nächsten 100 Jahren vielleicht. Aber die Entwicklung wird immer schneller gehen, ne? Wenn man die letzten 20 Jahre unseres Lebens sieht, was da an Technisierung und technischem Fortschritt gekommen ist, da haben wir, glaube ich, nie von geträumt, wenn wir uns das gar nicht vorstellen konnten, aber das wird ja immer schneller gehen jetzt in den nächsten Jahren. Das tut es doch schon seit Jahrzehnten. Ja, schon ewig. Ja. Dass die Entwicklung immer schneller voranschreitet und die technische Entwicklung ist auch durchaus schon seit Jahrzehnten wesentlich schneller als die ethische und philosophische Weiterentwicklung von uns als Menschheit. Was nicht unproblematisch ist. Aber dann, die große Kiste will ich jetzt hier eigentlich gar nicht aufmachen. Auf jeden Fall, die Geschwindigkeit wird noch weiter zunehmen. Und es ist geradezu bedauerlich, dass unsere Lebenszeit hier so begrenzt ist, weil man möchte gerne mal Mäuschen spielen und einen Blick in die Zukunft von 10, 20, 50, 100 oder 200 Jahren tun. Na, als du damals Römer warst. Also vor 5 Minuten. Genau, damals. Ja. Nee, also wie ist das, müssen wir denn Angst um unsere Jobs eigentlich haben? Nein. Also ja, natürlich, es gibt Jobs, um die muss man sich Sorgen machen, klar. Aber es ist nicht die Menge. Das war schon immer so, ne? Ja, genau. Das war schon immer so. Alte Jobs fallen weg und neue Jobs kommen hinzu. Es ist einfach nur so, dass die Joblandschaft sich ändert. Das Problem dabei ist, dass du eben ausgebildet bist und auch gut ausgebildet bist für einen bestimmten Job. Und der könnte jetzt einfach obsolet werden. Und du musst die Zeit, die dir bleibt, musst du eben nutzen, um dich in einem dieser neuen Felder zu etablieren, um dir eine Alternative zu suchen. Es soll ja angeblich schon ein neuer, was heißt angeblich, es ist ja wohl schon der Job eines Prompt-Engineers entstanden. Für die, die es nicht wissen, Prompt ist die Ansprache einer KI, ne? Also ChatGPT kann man ja auf gezielte Art und Weise, wenn man das richtig gut, wenn man sich richtig gut ausdrückt, und ich glaube, das lernen jetzt viele Leute auch bei der Benutzung von ChatGPT, dass man sich klar und direkt ausdrücken muss. Und wenn man sich richtig gut ausdrückt, kann man aus der KI ja auch eine Menge rausholen. Ich glaube, verbreiteter ist das in diesen Bild-KIs, wo man sagt, mach mir ein Igel vor einem Sonnenuntergang. Ne, mit der Frage bekommt man wahrscheinlich eher ein mittelmäßiges Bild. Und wenn man jetzt aber lernt, wie man Dinge formulieren muss, dann bekommt man da Top-Ergebnisse raus. Und diese Ansprachen nennt man Prompts. Und ich glaube, den Prompt-Engineer, den gibt es tatsächlich schon. Nur ich bin schon fast der Meinung, dass der sich auch Gedanken machen muss, weil natürlich, der Anspruch der KI ist es ja auch, dass sie es schafft, Dinge in sehr menschlicher Sprache auch zu verstehen. Und von daher ist eigentlich Prompt Engineer auch schon ein Job, der auf dem definitiv auf der Abschlussliste stehen wird. Ja, man muss Synergien schaffen, ne? Also wo kann es helfen, mit KI zu arbeiten? Und also ich denke, da gibt es viele Bereiche in der Jobwelt, die sich extrem verändern werden die nächsten Jahre. Und ganz ehrlich, ChatGPT finde ich da so ein Segen, weil das Geile an ChatGPT ist ja, dass du ihn eigentlich fragen kannst. Also du kannst, unterhaltet euch oder chattet mit dem eine halbe Stunde, wirklich mit dem Ansatz, dass er euch irgendwo unterstützen könnte. Das Problem ist, weil wir uns das nicht vorstellen können, wissen wir es auch nicht, wo er uns helfen kann. Das heißt, das ist auch ein Weg, das zu erarbeiten. Mhm. Und das finde ich super spannend. Super, super spannend. Du hast die ganze Zeit immer von ChatGPT gesprochen. Ich weiß ja, dass das dein Lieblingskollege ist. Es ist halt am greifbarsten einfach. Das geht mir genauso, ja. Ja. Aber was denn mit Google Bard? Also Google hat ja nachgelegt, Microsoft und OpenAI, die gehören ja zusammen letztendlich, ne? Da dieser ChatGPT ist ja in vielen Microsoft-Diensten enthalten inzwischen. Wie sieht es denn mit Google Bard aus? Also der ist ja jetzt auch schon eine Weile da, auch für Deutschland. Haben wir da ähnliche Erfahrungen gemacht oder eher nicht? Ich weiß nicht, wie es dem Markt geht, aber ich habe damit gar keine Erfahrung gemacht. Ich hatte mal offen, habe mal ein, zwei Fragen gestellt. Aber ich bin halt mit ChatGPT so zufrieden, dass mir schwerfällt, jetzt jemand anders zu glauben. Vorteil für ChatGPT. Absolut, die waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort, muss man so sagen. Ja. Marc, bei dir? Nein, ich habe da auch noch keine Erfahrung mit anderen Systemen gemacht. Das ist noch zu früh. Ja, ich hab den ab und zu mal benutzt, aber ich hatte ja vorhin schon ein Beispiel genannt, wo er nicht so zuverlässig ist und das ist halt so. Wo er gelogen hat, der Lügenbaron. Ich habe ihm dann gesagt, ob er sich sicher ist, weil das ist doch Weihnachten und dann fing er auch so an, oh, entschuldige, das war ein Fehler und hat er mir nochmal eine neue Liste gegeben, da war es wieder falsch. Also es ist. Aber schau doch mal, wo wir da hinkommen. Ja. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Wir werden KIs möglicherweise beauftragen, Dinge zu erledigen für uns. Und unsere Aufgabe wird dann sein, die Dinge einfach zu überprüfen. Ja. Also die Qualitätssicherung zu machen. Genau. Weil dazu, muss man ganz ehrlich sagen, sind die KIs offenbar nicht in der Lage. Prüfen und bewerten. Also der KI zusätzliche Informationen bereitstellen, um sie besser zu machen. Das ist ja mit Künstlern. Sagen wir mal, du machst Musik, ja, und du hast vor, etwas Bestimmtes zu erreichen mit der Musik. Sagen wir zum Beispiel Geld verdienen. Also genügt es nicht einfach nur ein guter Musiker zu sein, sondern du musst genau wissen, oh, das ist nicht euer Ernst. Ja, Marc ist busy und wichtig. Ist kein Problem, Marc. Nee, schon gut. Tina ist jetzt drüben reingegangen. Es ist wichtig, eben zu lernen, als Musiker die Musik zu machen, die mein Unterhalt eben sichert. Also wo ich eben am meisten Geld mitverdiene, zum Beispiel. Oder, also ich finde, man kann die KIs ja wie einen normalen Mitarbeiter sehen. Ich will jetzt nicht auf eine Stufe setzen, aber wie einen, sagen wir mal so, wie einen Zuarbeiter, wo man ja auch sagt, okay, das habe ich so nicht gemeint oder das ist richtig, aber wir handhaben das hier anders oder das muss halt im Detail ein bisschen verändert werden. Mhm. Und ich sehe teilweise sehr starke Parallelen. Ich gebe manchmal Aufträge an die KI aus, die ich vorher tatsächlich Menschen gegeben habe, wo ich zu jemandem gesagt habe, du, kannst du dich mal bitte darum kümmern? Und die Arbeitsweise ist für mich so ähnlich. Ich kriege dann das Ergebnis zurück, gucke rauf und sage, alles klar, das passt. Oder ich sage, sorry, habe ich mich wahrscheinlich nicht genau genug ausgedrückt. Das und das muss noch. Ja. Oder ich sage, hä, was hast du da gemacht? Ich verstehe es nicht. Und dann erklärt er mir was und dann lerne ich noch was. Genau. Liebe Leute, ja. Wir müssen so langsam zum Ende kommen. Der Markt drückt auf die Tube. Ich habe eine letzte Frage an euch beide. ChatGPT, künstliche Intelligenz, was ist denn das für ein Geschlecht? Wie redet ihr mit ihm? Ist mir völlig egal. Okay. Das also ich sage immer, also ChatGPT ist bei mir männlich. Hm. Ich kenne aber Leute, bei denen ist ChatGPT weiblich. Okay. Und ich spreche ihn mit du an. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich tippe teilweise so schnell, dass meine Texte an Leerzeichen und an Vokalen hapern. Das ignoriert für ChatGPT überhaupt kein Problem. Ja, genau. Rechtschreibfehler. Also wenn ihr demnächst eine Mail von mir bekommt und meine Handschrift, meine digitale ist versaut, ihr wisst warum. So ist das. Ja, schönes Schlusswort. Also schickt uns gerne mal auch eure Erfahrung, was KI angeht in eurem Alltag. Oder vielleicht habt ihr noch einen Aspekt, den wir heute nicht genannt haben. Soll natürlich nur ein kleiner Überblick gewesen sein. Man kann stundenlang drüber reden, aber da reicht natürlich die Zeit nicht für. Ne? Ist so krass, ich dachte, wir sind noch im Vorgespräch. Nee, leider sind wir schon fast am Ende. Und Marc hat natürlich recht, weil Marc will seine Witze ja loswerden. Ne? Ja, nee. Auch das. Nicht so richtig. Naja, gut. Okay, ja, dann erstmal lieben Dank an euch für dieses spannende Thema. Wir machen natürlich, wie schon angekündigt, zum Schluss noch weiter mit dem Witz-Battle. Heute, denke ich mal, machen wir es kurz und knapp. Jeder drei Witze, brauchen wir keine Bonuswitze. Was? Was soll denn das? Ja. Sag mal, Stefan, das ist nicht abgesprochen. Jeder habe ich gerade so viele Witze. Habe ich gerade, entschuldigt bitte das Missverständnis, natürlich dürft ihr Bonus machen. Witz Battle. Okay, dann fangen wir an. Witz Battle in 100, Folge 26 und wie immer beginnt unser Mark. Runde 1. Neulich in der Kneipe. Du siehst so traurig aus, was passiert? Gestern wollte ich alle meine Sorgen ertränken, aber meine Frau wollte einfach nicht ins Wasser. Was? Was? Mhm. Ach, da sind wir, diese Witze. Sehr gut. Okay, neulich in der Microsoft Hotline ruft ein Kunde in der Microsoft Hotline an und sagt, ja, ich habe gerade Windows, was ist das aktuelle Windows, Stefan? 11. Ich habe gerade Windows 11 installiert und jetzt stürzt bei mir Office immer ab. Und dann sagt der von der Hotline, wir hatten hier das gleiche Problem. Und was haben sie denn gemacht? Ja, wir haben einfach das Patch hier, müssen das Patch runterladen bei Microsoft, alle Daten löschen, ihr persönlichen Patch einspielen. Das haben wir gemacht. Der Anrufer, okay, alles klar, legt auf, ruft er am nächsten Tag an und sagt, ey, ich habe das alles genauso gemacht, wie sie gesagt haben. Und jetzt geht gar nichts mehr. Und dann sagt er, ja, das war bei uns genauso. Kenne ich. Ja. Okay, Ja, ein Kumpel hat mir euch erzählt, ne, wenn seine Frau anfängt zu singen, dann geht er immer raus, damit die Nachbarn sehen können, dass er sie nicht schlägt. Ja. Das war auch ein Klassiker. Aber schon besser. Ein Mann, nee, eine Frau spricht einen Mann an, in einem vollen Bus. Sag mal, haben Sie mir gerade auf den Hintern gestarrt? Nein. Schade. Was? Was? Ein Programmierer oder Softwareentwickler wird von seiner Frau gebeten, kannst du bitte einkaufen gehen? Und zwar, kauf Butter und wenn Eier vorhanden sind, bring 6 mit. Der Programmierer kommt mit 6 Packungen Butter nach Hause und sagt, sie hatten Eier. Ja, ich weiß, das ist ja total schwer zu verstehen. Deswegen, ich löse es einfach nicht auf. Ja. Die Leute, die den verstehen müssen, verstehen den. Der Rest, es kommt jetzt ein Witz von Stefan, der viel lustiger ist. Ja, bestimmt. Ein Freund von mir, nennen wir ihn René, erzählte mir neulich, er habe den Körper eines griechischen Gottes. Dann habe ich ihm erstmal aufgeklärt, dass Buddha kein griechischer Gott ist. Ja, sehr gut. Nettigkeiten, wunderbar. Runde 3. Bei einem ersten Date, Doppelpunkt. Sie bemerkt, ich mag Männer, die einfach mal an alles denken. Also ich habe bereits das Hotelzimmer gebucht. Was? Was? Okay. Dieser Witz liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil er enthält auch ein riesengroßes Missverständnis. Oh. Wie viel Programmierer braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keinen. Das ist ein Hardware-Problem. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Fritzchen führt eine Kuh durchs Dorf. Daraufhin der Bürgermeister, du Fritzchen, was hast du denn mit der Kuh vor? Und Fritzchen so, na, ich führe sie zum Bullen, damit er sie decken kann. Der Bürgermeister, na, sowas sollte doch dein Vater machen, oder nicht? Und Fritzchen, nee, Herr Bürgermeister, das sollte der Bulle schon selbst erledigen. Der war mit Ansage. Nicht übel. So. Bonusrunde. Bonuswitz. Bonuswitz. Sehr gerne. Die Lehrerin zum kleinen Anton, also tut mir sehr leid, aber was Besseres als eine 5 in Französisch kann ich dir beim besten Willen nicht geben. Gracias. Was? Was? Ein Klassiker. Okay. Kurz und schmerzlos. Fliege auf Tastatur schlagen. Neue Funktion des Computers kennengelernt. Den hast du schon. Was? Was? Genau, was? Oh, sehr gut. Okay, dann kommt der finale Bonuswitz. Der finale Witz beim Bewerbungsgespräch. Frau Müller, was sind denn Ihre Schwächen? Ehrlichkeit. Ach, ich glaube nicht, dass das eine Schwäche ist. Auf Ihre Meinung gebe ich einen feuchten Furz. beste Witz-Session ever. Ja, wirklich. Sehr schön, sehr schön. So ist es. Ein Bonuswitz, Marc. Willst du noch einen? Oh, ich ja, kann gern, liefern. Ich bin bestens vorbereitet. Sag mal, du bist gar nicht so dumm, wie ich immer allen erzähle. Was? Was? Anruf beim PC-Pannendienst. Hallo, bei PC-Helferlein, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, hallo, ich habe gerade meinen Computer angeschaltet, allerdings erscheint irgendwie kein Bild. Okay, leuchtet denn am Bildschirm ein kleines Lämpchen? Nein. Okay, bitte prüfen Sie mal, ob das Kabel vom Bildschirm zum PC führt. Kleinen Augenblick, ich gucke nach. Ja, das Kabel ist da. Okay, dann gucken Sie mal bitte, ob das Kabel vom Bildschirm auch in die Steckdose geht. Okay, kleinen Moment, ich gucke. Ja, tut mir leid, das kann ich ehrlich gesagt nicht genau erkennen. Es ist so dunkel hier. Ja, dann schalten Sie doch das Licht ein. Das geht ja nicht, Stromausfall. Oh, Taxi! Ich find es so authentisch, René, weil du hast mir ja neulich erzählt, dass dein Computer nicht geht und ich habe das Gefühl, die Witze sind real erlebt. Ja. Natürlich. Ja. Ich dachte so, als die Situation aufkam, ist eigentlich eine lustige Situation, könnte man glatten Witz von dran von machen. Sehe ich mal aus meinem Leben. So, ein, ja, klein noch zum Schluss. Also bei uns im Büro, da gibt es eine komische Sitte. Das Essen hat Namen, weißt du? Und gestern habe ich zum Beispiel mir ein Sandwich aus dem Kühlschrank geholt, wo Michael drauf stand. Ja, super. Das war ein wirklich runder Abschluss. Also kannst du dir in deinem Kalender notieren, Podcast-Folge 126, beste Witze von Stefan. Wirklich. Ja, ja, muss man sagen. Und wann kommen eure besten Witze? Ja, die kommen in den anderen Folgen. Ah. Es war ja auch mal langsam Zeit, Stefan. Es war in der Zeit. Das stimmt, ja. Naja, habt ihr denn irgendeine Weisheit oder irgendein Zitat noch für unsere Hörer vorbereitet? Wie sieht's da aus? Was? Was? Was? Ja, sehr Marc, schön. Hast du, von hast Marc Fischer. Marc, du hast keins, nein. So wie ich das deute? Nein. Gut. Du hast keins? Warte, dann muss ich ja liefern. René hat ja, können wir euch ja sagen, liebe Zuhörer, hat ja ein großes Buch, was er immer mit sich rumträgt. So groß ist das auch nicht. Ja, ist wie so ein Notizheft und da wird immer viel reingekritzelt. Und da guckt er jetzt mal nach. Ob er was und zwar, findet. Das passt sehr gut zum Thema. Das elektrische Licht entstand nicht durch die ständige Verbesserung der Kerze. Ah. Oh, sehr gut. How deep is your love? Nee, eigentlich müssten wir ja Jingle Bells oder wie hieß das andere? Last Christmas. Was, oh, hör mir auf, ey. Okay, Last Christmas, wer auch immer das ist. Ja, schöne Grüße an Last Christmas. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wöchlein wieder. Ich wäre entzückt, wenn wir das hinbekämen. Genau. Macht euch dann, eine schöne Vorweihnachtszeit. Genau. Kerze an und Party. Party on. Und bis immer dann. Dran denken, was ich noch sagen wollte. Tschüss. Tschüss. Und hier sind die Outtakes. Nein. Ich starte auch meine Aufnahme. Und meine gucke Aufnahme mal, läuft. Ob das geht, ja, das sieht gut aus. Das sieht gar nicht mehr die Licht ja, aus. Ich habe hier okay. Einen Balken, einen Ausschlag, das ist wunderbar. Ich habe die Frage gestellt bekommen in den 90ern, ob man den Fernseher anlassen muss, um ein Video aufzunehmen. Das Schöne ist, da kann man so richtig geile, plausible Antworten irgendwie sich ausdenken, genau. Die aber komplett wäre Blödsinn sind. René, deine Aufnahme läuft auch? Meine Aufnahme läuft. Die läuft so wie Leute mit einer schwachen Blase. René, dieser Bart macht dich mindestens 20 Jahre älter. Ja, siehst du. Ich fühle mich auch total schlau jetzt. Habt ihr das schon ausprobiert, dass man so macht und dann kommen lauter Daumen und so? Ja, bei Apple. Und stell mir vor, du bist in so einem ernsthaften Meeting und machst einen Daumen nach oben und plötzlich ist um dich rum Trara im Bild. Man hat René eine große Brille. Daran müsst ihr euch gewöhnen. Ich hatte neulich die Situation, dass ich einen Call hatte und gleichzeitig einen anderen, auch in Google Meet. Und dann war ich in beiden Calls gleichzeitig, in dem anderen schon mit einem Kunden, der auf mich wartete und in dem anderen mit einem anderen Kunden. Und dann habe ich nur so die Hand gehoben, der im anderen Chat dachte, ich verabschiede mich. Bin ich rausgegangen, der andere dachte, das ist die Begrüßung. Hurra. Oh, ich glaube, wir haben einen Link geschickt bekommen. Da nehme ich euch jetzt auch teil. Also, bis gleich. Und nimm die Brille ab. Mensch, gleichzeitig ihr beiden. Das ist ja sensationell. Ja, wir haben uns abgesprochen. Wir waren noch gerade noch im anderen Chat und haben ein bisschen miteinander geplant. Diesmal kann ich Stefan auch sehen. Alter, wie schnell eine Stunde rumgeht. Ich sag's dir. Diese Sendung wird Betrug am Zuhörer sein, weil du hörst es und dann denkst du nach einer Viertelstunde, warum ist es jetzt schon vorbei? Das sind die besten Podcast-Folgen. Du kannst nicht eine Stunde machen und nur eine Viertelstunde liefern. Was? Alles klar, prima, sehr schön. Ach. So, gut, hat hoffentlich die Aufnahme gestoppt, der Marc. Stimmt. Da wirst du wohl ein 3-Tage-File bekommen. Da brauchen wir wohl eine KI, die das Marc seine Dialoge einspricht, ja. Genau, wir brauchen jetzt KIs für ganz simple Aufgaben. Ja, so ist das. Wir brauchen eine KI, die hinten die eine Stunde bei Marks Aufnahme abschneidet. Wenn wir mal alt sind und gebrechlich, dann haben wir KI. Wir haben jemanden zum Quatschen, ja. Ja, genau. Ne? Also ändert sich ja für mich nichts. Aber gegessen hast ja, habe ich gesehen. Ja, habe aber kein Bäuerchen gemacht. Das muss ich jetzt gleich machen, das habe ich die ganze Zeit unterdrückt. Dann stopp mal noch nicht die Aufnahme, erst wenn das Bäuerchen da ist. Das kann Marc besser. Ich stelle mich gleich auf den Balkon und dann denken die sind in Skandinavien und hat ein Elch gerührt. Ah. Gut, wir stoppen mal die Aufnahme. Ich bin sehr gespannt auf das Endergebnis, genau. Ich stoppe meine Aufnahme jetzt. Ich meine auch. Stopp. Mit diesem Knopf. Stopp.